kenne euch, Brüder. Werte Vorstandskollegen, liebe Sangesschwestern und Brüder, geschätzte Gäste, vor allem aber liebe Gönner. Also alle, die mit ihrer Spende in so selbstloser Weise da, ich meine, letztes Jahr war ja ein bisschen mehr Geld eingetrudelt und da konnten wir als Festessen noch Kotelett mit Mischgemüse nach Jägerart, während das diesjährige Spendenaufkommen mal gerade so für Knackwurst mit Salat hingehauen hat. Naja, ist egal, ein geschenkter Gaul, guckt man nicht im Dingen, ne? Also... Dankeschön an alle Spendierer, auch wenn sie sich die Würstchen nur schweren Herzens abgerungen haben. Sind zwei Stück pro Mann, ist genau abgezählt. Dann die Getränkebonks, habt ihr doch alle drei Schnaps und zwei Biermarken habt ihr, ne? Die Schnapsmarken gelten aber nur für Klaren. Wer von den Damen da fies für ist und will sich lieber mit Eierlikör und Borkenschokolade volllaufen lassen... Das könnt ihr mein Opa beantragen, aber nur 2-1, also 2 klare, 1 gelber. Wie gesagt, die Freigetränke und auch die Pralines für nachher beim Preistanzen verdanken wir unserem langjährigen Mitglied und unvergesslichen Bariton Alfons Tecklenberg, welcher uns als letzter Gruß sein Postsparbuch den Vereine vermacht hat und dafür jetzt aber auch auf ewig in unserer Mitte zugange ist, wenn er auch nur von seiner Wolke aus noch zugucken kann. Ich meine, er hatte sich ja schon zu Lebzeiten in unser aller Herz gesungen, der gute Alfons, aber mit diesem noblen Hinschied hat er vielleicht auch noch diejenigen unter uns beschämt, die ihn nie verknusen konnten. Mit seiner ewigen Meckerei, ne, sein wichtiges Tue, den alten Quarksack. Nee, aber wer jetzt noch was gegen ihn sagt, kann ich nur entgegenhalten, erstmal nachmachen. Ne? Weitere Sterbefälle sind vereinsseitig in den letzten Jahren nicht zu verzeichnen, aber Herrschaften auch keine Neuzugänge und vor allem keine Jugendliche. Und wer wie ich mit beide Füße in der Chorarbeit steht, weiß, was das heißt. Ja, selbst wenn wir nur mal unseren kleinen Chor nehmen mit seinen 20 Figuren, wenn die sich so mal auf der Bühne gestöhnt haben, stehen doch über 1000 Jahre beisammen. Ich vom großen Ensemble will ich gar nicht erst reden, aber wenn allein 4 Soprane mit Krückstock singen müssen, dann ist der jugendliche Schmelz eben Käse, ne? Und deshalb nochmal die dringende Vorstandsbitte. Wenn wir als Lyra 07 noch eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir unser Durchschnittsalter aber gewaltig herabsenken. Und zwar jeder einzelne von uns. Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Wenn wir öffentlich auftreten, dann steckt uns doch das Publikum in Saal nicht nur die Ohren entgegen, sondern die wollen auch mit den Augen hören, die Leute wollen was sehen für ihr Geld. Und deshalb dürfen wir nicht nur unsere Stimmen pflegen, sondern auch unsere Klangkörper. Und damit bin ich schon beim Thema meiner heutigen Festansprache. Mache dich selbst. Denn irgendetwas muss doch in Schuld sein, dass wir seit 2 Jahren überhaupt keine öffentlichen Auftritte mehr gekriegt haben. Ja, noch, ich meine, sicher, wir haben auch früher schon nicht ausgesehen wie der Schöneberger Sängerknaben. Aber damals konnten wir unseren Eindruck doch wenigstens durch die Aufstellung noch ein bisschen abbremsen. Die Kleinen auf Stühle, die Glatze nach hinten, die Hängebusen wenigstens in der zweiten Reihe. Aber inzwischen, wir können doch nicht alle nach hinten stellen. Vorne steht überhaupt nichts mehr. Ja, nun werdet ihr natürlich sagen, nicht gerade die Mädels, ne, besonders wenn sie schon Omas sind, werdet ihr sagen, ja, leider, wir sind eben nicht als Schönheitsköniginnen auf die Welt gekommen. Ja, Herrschaften, das habe ich doch nie behauptet. Ja, aber seid doch mal ehrlich, ihr habt doch alle schon mal Hand an euch gelegt. Von euch aus ein bisschen nachgeholfen, was Mama und Papa damals bei der Grundsteinlegung versaut haben. Ob sie die Damen jetzt ihren Kopf in Dauerwellen eindrehen, nicht die Herren bringen ihre Plattfüße mit Einlegesohlen wieder auf Vordermann. Nicht irgendwie hat dort jeder schon einmal an den eigenen Image gedreht. Aber habt ihr auch genug gedreht? Nicht habt ihr wirklich jede Chance beim Wickel genommen, was uns Wissenschaft und Forschung heute ausgedacht haben? Ja, nur Renate, du lachst so. Nicht, was weißt denn du? Nicht, vielleicht könntest gerade du mit einem anständigen Enthaarungsmittel morgen aussehen wie Zara Leander. Oder unseren Erhard. Nicht, wenn der bisschen was gegen seine Hängeschultern tun täte, könnte auch noch wie Marlon Brando sein letzter Tango am Parkett legen. Mit diesem Minderjährigen in der Altbauwohnung. Wenn ihr nur wüsstet, wie ihr euch besser reparieren könnt, und deshalb bitte ich jetzt um die geschätzte Aufmerksamkeit für die Einzelheiten, denn dann könnt ihr mir wirklich glauben, heutzutage ist sogar Schönheit heilbar. Guck mal, jeder Mensch hat doch irgendwo in seinem Körper eine ganze Masse von seinen Eltern, diese sogenannte Erbmasse. Bei einem sitzt mehr im Kopf, bei anderen den Spitzkühler. Und zwar kommt die dadurch zustande, wenn ein Mann und eine Frau, oder auch schon mal Fräulein, je nachdem, ne, wenn die eines Tages so schön verschmelzen tun mit ihren Chromosomen, und Gene, das ganze Kleinzeug, was da bei der Vererbung als Zutaten gebraucht wird, dann gibt es ein ganz wichtiges Fremdwort, dominant, das heißt beherrschend, und will sagen, wer in so einem Höhepunkt des menschlichen Daseins besser zu Wege ist, der Mann oder die Frau, nach denen schlägt dann auch das keimende Leben. Ja, meine Schwester zum Beispiel, ihr kennt doch alle unser Trautchen, die ist ja nur ein ausgesprochenes Ferienkind. Unser Vater hatte damals gerade Urlaub, ich bringe die schöne Zeit, auch für sein Hobby. War gut ausgeruht durch, konnte sich vernünftig konzentrieren. Aber dann hat man den Mädels angemerkt von klein auf, dass die eine hundertprozentige Tochter ihres Vaters war. Nicht dieselben Segelohren, so eine Knobelnase, die einen Bart wuchs wie ein Weihnachtsmann. Ich dagegen habe ja nur mehr die Masse von unserer Mama geerbt. Ich meine, heute geht das, aber ihr kennt mich ja noch von vor 5 Jahren. Und ehrlich, wie ich damals gerade entbunden war, für die Verwandtschaft zum Begucken freigegeben, da sollen die mich angeglotzt haben wie ein Verkehrsunfall. So sehr war ich unserer Mutter aus dem Gesicht geschnitten. Nicht bis da wohl Onkel Alfred ein Trostwort fand, soll er zu unserer Mutter gesagt haben, na ja, lass mal Meta, ist ja wenigstens nur ein Junge. Dann konnte man da schon sehen, wahrscheinlich an den Haarschnitt. Aber nun war das ja noch nicht so schlimm, weil früher, in diesen alten Zeiten, war ja die Schönheit des Menschen noch nicht eine so strenge Vorschrift wie heute. Ja, um nur mal bei unserer geliebten Musik zu bleiben, dieser eine Flötenspieler, kennt ihr doch, einen alten Fritz. Ja, zu seiner Zeit ein mickriges Kleinmänneken, krumm und buckel, O-Beine, nicht sein Leben lang an Stock gelatscht, dauernd am Husten und am Niesen wegen seinem Schnupftabak. Ja, glaubt ihr denn, dass sie den heute noch als Führungskraft des öffentlichen Lebens durchgekriegt hätten? Nee, und ihr müsst doch überlegen, dass wir den Mann ja nur von Ölgemälde kennen, wo schon der begnadete Pinsel des Künstlers die schlimmsten Macken ausgerechnet hat. Da könnt ihr aber vorstellen, was der in Wahrheit für ein Rumpelstilzchen gewesen ist. Nur mit einem unretuschierten Foto hätten sie den heute nicht mal als Portier, geschweige denn als Hohenzoller. Nee, aber wie gesagt, damals waren wir noch nicht so sehr auf die Schönheit der Äußerlichkeiten aus, sondern mehr auf die Innereien. Charakter, Seele, Frömmigkeit, Herzensbildung. oder ob eine Sekretärin wirklich Schreibmaschine konnte, nicht Stereografie. Denn durfte die ruhig schon mal keinen Busen haben vorne. Und sind sogar Fälle bekannt geworden, wo so frühere Chefs selbst bei Schuppen noch ein Auge zugekniffen haben. Ja, damals konnte man auch sein Brot in Schweiße seines Angesichts verdienen. Und heute muss man selbst im Hochsommer trocken unter der Arme bleiben. Ich sehe doch jetzt an meine Älteste, unser Elvira, die ist am Arbeiten in so einer Boutique als Verkäuferin. Und zwar ist das ein Laden, ja? Wie soll ich das jetzt erklären? So Art Textilienhandlung mit Musik. Wenn man da vorne ein Unterhemd kauft, sind hinten Heinhosen-Lautsprecher. Und noch versteht ja die Elvira nichts von Klamotten. Wenn die einer fragt, ob das Wolle oder Seide ist, sagt sie nur, ja, ist original französisch. Die rechnen kann sie auch nicht, aber darauf käme das auch gar nicht an, sondern dass sie wie eine jugendlich beschwingte Note aussieht. Und ich wasche mich jetzt wieder in die Küche morgens. Was glaubt ihr, wie lange die in der Badestube zugange ist? Junge, die veranstaltet mit ihrem Körper mehr wie ich mit meinem Auto. Jeden Morgen Karosseriewäsche mit Innenreinigung, nicht Ölwechsel, Schmierdienst, Lackschäden ausbessern an den Fingernägel. Denn dauernd die Sorge, dass sie mit den Kotflügeln zu viel Spurbreite kriegt. Ja, ihr lacht, aber die war doch schon mal so aus dem Leiden gegangen. Und ich werde nie vergessen, wie mein Vaterherz am Bluten war, wenn ich mir sonntags die Rouladen reingeschoben habe. Und musste zugucken, wie das arme Kind sich mit Joghurt und Radieschen dies gewisse Etwas wieder angehungert hat. Aber da hilft kein Jammern, kein Klagen, das ist nun mal der Zug der Zeit. Nur der schöne Mensch hat heute noch eine Zukunft. Ich guck doch mal ins Fernsehen, in den Illustrierten, ob das jetzt um Bohnenwachs geht oder Gebissreiniger, wie Hundefutter oder Mundgeruch. Selbst für Magensäuren und Verstopfung sind nur noch schöne Menschen zugelassen. Ich glaube, von Zaretten und Sekt ganz zu schweigen. Oder auch die Fernsehstücke im Abendprogramm. Ja, habt ihr in einer Familienserie mal ein einziges junges Mädchen gesehen, die so aussieht wie die Tochter von unserem zweiten Dirigenten? Und warum nicht? Weil dann jeder da die Bandscheibe abknipsen sollte. Moment mal, was ist Hugo? Was sagst du? Wer will dich beleidigen? Was ich, deine Roswitha oder dieser Kokolores? Was sagst du? Was das mit uns zu tun hat, was ich gerade... Ja, das will ich doch gerade erklären für die da waren. Guck mal, wir hatten doch neulich mal eine Chance. Oder hätten eine Chance gehabt bei dieser Feierstunde von der Stadtwerke. Wo doch diese neue Müllverbrennungsanlage in einem würdigen Rahmen für unsere Abfälle freigegeben wurde. Und kam eine Anfrage vom Kulturdezernent, ob wir nicht den Bürgermeister, so ein paar Regierungsheinis, mit ein paar Proben unserer Kunst einrahmen könnten. Also wir vom Vorstand gleich unser Repertoire durchgekämmt auf Umweltnummern. Mit die linden Lüfte sind erwacht, wollen wir anfangen. Denn sollte kommen, die grauen Nebel hat das Licht durchdrungen und die düsteren Tage sind dahin. Und als große Schlusshypotenuse wollten wir mit alle 80 Mann kein schöner Land schmettern. Nicht zwischendurch vielleicht nochmal Flamme empor, wenn so der erste Fuhre Müll in den Ofen gekippt würde. Alles besprochen, alles genehmigt. Und dann passiert das Malheur, dass dieser Kulturreferent bei uns auf der Chorprobe kam. Ich meine, wer mit bei war den Abend, wird das bescheinigen. Wir haben gesungen wie der Nachtigall. Die Ellie hat eine Koloratur hingelegt in ihren Solo. Da wäre aber manch ein Kanarienvogel vor Eifersucht geplatzt. Die Bässe haben geklungen wie Ivan Rebrov persönlich. Und das hat ihnen auch noch alles schön gefallen, diese Kulturheini. Und trotzdem, nächsten Vormittag war Lokaltermin oben an der Verbrennung. Er sagte da Stellprobe für und hatten sie am Boden so alles mit Kreidestriche aufgemalt, wo die Feuerwehrkapelle hinkommt, den Rednerpult, Blumenbötte, Bürgermeister, Aschautos. Ist sogar ein extra Abstellplatz für pensionierte Müllarbeiter. Bevölkerung war vorgesehen, alles. Ich sag ja, und wo kommt der Chor? Ja, sagt er, habe ich an alles gedacht. Nahm mich beiseite, um die Ecke rum, sagt er, hier, hinter diesen Schuppen. Da liegen noch Bretter von der Baukolonne, könnt ihr in den Pausen schön am Arsch setzen. Ich sag, und wo sollen wir singen? Ja, sagt er, ihr kriegt ein extra Mikro, dass man euch auch versteht. Ich sag, ja, aber hier sieht uns doch kein Aas. Ja, meiner so mit seinen Kinderaugen, ich denke, da tue ich euch einen Gefallen mit. Ich meine, es ist ja inzwischen durchgesickert, wie ich diesen Affe mit seinem Abiturbescheid gestoßen habe. Das erste Urteil ist zwar raus, aber ich habe jetzt einen neuen Rechtsanwalt. Und der meint, er kann mir sogar ein künstlerisches Temperament durchboxen vor Gericht. Ja, das wäre für mich genauso schön wie seelischen Schaden oder ein unvorhersehbarer Vollrausch. Dabei ist ja hinter den Schuppen passiert, also Gott sei Dank, nicht? Also hat er auch keine Zeugen. Mit dieser eingebildete Fatzke, nicht? Der lügt überhaupt. Nicht? Er hat angefangen mit den Füßen zu treten. Nicht? Den habe ich erst mit dem Knie zurückgestoßen. Aber komm, lass mal, der Mann ist viel zu dumm, da wollen wir uns hier jetzt nicht die Stimmung. Ich wollte ja jeder von euch jetzt ein paar Tipps für eure Schönheit. Guck mal, was ist denn da eine Vorbedingung? Jetzt denkt mal an ein gut aussehenden Individuum. Peter Alexander zum Beispiel. Und dann stellt mal vor, der käme auch wie unser eins nach einem 8-Stunden-Tag so müde auf der Bühne gelatscht, kaum dass er die Augen offen halten kann, dauernd am Gähnen, mit einem Gesichtsausdruck, als ob er aber dringende Filzlatsche brauchte. Ja, da wäre denn sein ganzer Charme in den Winkeln. Weil als schöner Mensch ist die erste Bürgerspflicht, dass man kraftvoll ist, eine Lebensfreude da und bei den Ohren rauskommt, richtig mit Hummeln im Hintern. Und da könnten wir im Verein auch mal rein musikalisch bisschen mehr Spannkraft brauchen. Wenn wir »Hoch, was kommt von draußen rein« singen, wird wohl mein feines Liebchen sein. Dass die Zuhörer merken, wie wir uns wenigstens bei den Holla hier hoch, bisschen mal was Schräges bei denken. Bei uns klingt das in letzter Zeit, als käme das feines Liebchen nur für zum Nachgucken, ob die Heizung auch aus ist. Ist doch wahr. Nee, aber statt dass die Tenöre schon mal so ein gieriges Blinken in die Pupille kriegen, ist der Soprane bei so Stellen mit der Zunge über den Lippen wischen, dass das Publikum merkt, wie die Potenz am Knistern ist. Bei uns im Verein. Zweitens, dass wir frisch gekämmt bei öffentlichen Auftritten erscheinen müssen, steht ja schon in der Satzung. Aber leider nicht wie gekämmt. Meine Damen, es ist unmöglich, dass ihr alle bei dem Barbier Koslowski rennt. Nicht bloß, weil er 2 Mark billiger ist. Und dafür haben dann den Sopran und Alt eine Einheitskrause, wie so 50 doppelte Lottchens. Wenn sie ein paar wenigstens frisieren täten wie Katja Epstein. Ja, die verkauft ihre Platten zu Tausende. Wir dürfen nicht mal einen Volksort da am Friedhof singen. Nee, apropos Platten, meine Herren, jetzt mal gerade diejenigen, die mich so schön entgegenblinken mit der Rübe. Der Herr mit Spannkraft geht auch heute nicht mehr oben ohne. Das könnt ihr in jede illustrierten Annonce nachlesen. Zumal es in den Kaufhäusern heute schon diese preisgünstige Schleudergebote gibt. Sicher ist auch da gut Maß halten. Manchmal wirken so ein paar Fusseln natürlicher, als wenn sich einer gleich so ein Mob aufstürmt. Wie diese Karl Marx auf der Juso-Plakate. Dritte Abteilung ist der sogenannte Teng. Also was so Schauspieler anstelle von Haut im Gesicht haben. Oder manchmal ganze Körper in diesen Nacktfilmen. Keine Falte, kein Pickel, keine Hornhaut. Weil das da Vorschrift ist. Also so ein Filmsternchen wird gar nicht erst ausprobiert, wenn ihr Kopf nicht mindestens wie so ein Kinderpopo aussieht. Nee, und den kann man ja nur leider nicht im Kaufhaus kaufen wie der Haare, sondern muss man selbst versorgen. Und zwar macht man das am besten abends nach dem Fernsehen. Rührt man in eine alte Kaffeetasse so ein Brei, von Friseur oder aus der Drogerie können da den, der sieht dann aus wie so, ja, wie so Pfannkuchenteig, und stellt man erstmal am Nachttisch. Dann geht man in die Küche und tut mit dem Teekessel den Poren offen machen. Kocher auf Stufe 3. Und wenn er anständig pfeift, die Flöte weg und mit der Rübe in Wasserdampf rein. Ich habe das mal ausprobiert bei unserer Mama. Und nur nach 3 Minuten, die sah aus wie eine Tomate. Die knallrot und keine Falte mehr in der Pelle. Jetzt nimmt man die Frau mit ihrer offenen Poren und legt die vorsichtig im Bett rein und geht dann mit der Kaffeetasse los. Mund und Augen muss er zumachen. In den Nasenlöcher kann man vielleicht so Körksris von der Backaroma. Und dass nicht zu viel von der teuren Pampe in die Dame reinfließt. Und dann tut man die ihre ganze Visage zuspachteln. Hier muss man nur aufpassen, dass man nicht zu viel auf Bettvorleger kleckert, weil da frisst das Zeug Löcher ab. Und wenn die ihr Kopf jetzt aussieht wie so ein Apfel in Schlafrock oder eine Birne je nach Fasson, kommen da Gurkenscheiben drauf. Ich hatte extra Glas gekauft von dieser süß-saure. Jetzt tu mal ganz dicht nebeneinander, bis das aussieht wie so Flaulkuchen. Jetzt kommt eine Schicht Bananenmus drüber. Von Onkel Tuka oder Chiquita ist eine Wichse. Aber nicht so dünn, damit zum Schluss die rote Beete auch noch schön festhält. Nee, wer will, kann noch mit Petersilie garnieren und fertig ist die Packung. Wer das zu umständlich ist, da empfehle ich vorstandseitig diese moderne Pillentour, weil der Schönheit heutzutage ja auch schon essbar ist, mittels Entschlackung. Das ist zwar ein bisschen mit Lauferei verbunden, aber durch die Bewegung bleibt man schön schlank. Wo das keine Pillen für gibt, ist Pediküre, Maniküre, Walküre, denn diese kosmetische Chirurgie, also wenn eine Dame vielleicht eine Warze hat, dann nimmt sie die, geht mit ins Krankenhaus und da tut der Arzt die versetzen. Die Warze, also dass die hinterher nicht mehr genau auf der Nase, sondern vielleicht ein bisschen mehr in den Backen rein. Lifting nennt man das. Ja, und dann ist noch wichtig, diese hochmoderne Tour von den Chinesen, Acapulco. Nee, das ist alles mit Stecknadeln. Aber ich weiß nicht, ich traue dem Braten nicht so ganz. Ne? Seitdem der Billy Nolden das in Spanien ausprobiert hat, den hatten sie doch seine Freundin, nicht der Handtasche geklaut, nicht mit alles Ausweispapiere. Schlüsselbund, Geldbörse und die Pillen für den ganzen Urlaub. Ja, jetzt, damit die Ferien nicht total versaut werden, wie hat das eine Hildegard da statt die Pillen, denn das ist Acapulco. Er sagt genau nach Vorschrift, eine in der Kniekehle, 2 im Ellenbogen, er hätte sogar extra Sicherheitsnadeln genommen. Nicht regelmäßig. Trotzdem, wie sie nach Hause kamen, mussten sie heiraten. Naja, aber wenn ihr all das beherzigt, was ich heute euch an Tipps da verpasst habe und bei der Arbeit am Lied auf die Arbeit an eure Schönheit nicht versäumt, werdet ihr mir eines Tages recht geben mit meinem Ausruf, mache dich selbst. Auch eure Schönheit ist heilbar. Denn wer heutzutage als Mensch noch so aussieht, wie er aussieht, der hat sowieso mit Zitronen gehandelt. Ich danke euch für dieses Gespräch.